12. Fühlen. Sentir. Doktor. O doutor. Es tut mir weh. Dói-me. Schmerzen. Doer. Gebrochen sein. Estar partido. Zeigen. Mostrar. Geschwollen. Inchado. Schwellen. Inchar. Denken. Pensar. Seit wann? Desde quando? Stechen. Picar. Spritze. A injeção. Verschreiben. Receitar. Sich sicher sein, dass... Ter a certeza de que... Besser werden. Melhorar. Schnell als Adverb. Depressa. Gute Besserung. As melhoras. Grammatik, Seite 148. Seit. Desde a... Oder. A...